بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بين متنام الله سكران من سكريدين الله من هات سكاد من الوفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Wir beginnen inshallah ta'ala heute mit auf der Seite 385 von Sunan Abi Dawud, Band Nummer 1, im 125. Kapitel, Hadith Nummer 797. 125. Unterkapitel unter Kitab al-Salah ist die Lesung im Dhuhr-Gebet. Nachdem wir uns mit dem Imam zusammen ein paar Kapitel angeschaut haben darüber, dass man sich im Gebet kurz fassen soll, beziehungsweise worum es im Gebet eigentlich geht, und dass es eigentlich darum geht, dass man Allah um das Paradies bittet und vor ihm Zuflucht, bei ihm Zuflucht sucht vor dem Höllenfeuer, hat der Autor die nächsten Kapitel dafür gewidmet, um zu analysieren, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den einzelnen Gebeten gelesen und wie viel er davon gelesen hat in den jeweiligen Gebeten. Und das erste beginnt mit dem Dhuhr-Gebet. Warum? Weil manche Ulama der Ansicht sind, dass das Dhuhr-Gebet das erste der fünf Gebete ist. Und sie sagen, denn das ist das erste Gebet, das Jibril a.s. dem Propheten s.a.w. nach der Mi'raj-Nacht beigebracht hat, was die Gebetszeiten angeht und vorgebetet hat. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, in jedem Gebet wird gelesen. Was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns davon hören ließ, haben wir euch auch hören lassen. Und was er uns verbarg, haben wir euch auch verborgen. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, dass das Lesen des Koran al-Karim ein wesentlicher Bestandteil des Salah ist und dass ein Salah ohne Lesung des Koran al-Karim kein wirkliches Salah ist. Und das Lesen des Koran im Salah ist auch der wertvollste aller Adhkar. Warum? Weil der Vorzug der Worte Allahs Azza wa Jal gegenüber den Worten der Menschen ist gleich dem Vorzug Allahs Wesen selbst gegenüber das Wesen seiner Geschöpfe. Und in diesem Hadith weist Abu Huraira radiallahu anhu darauf hin, auf mindestens zwei Sachen. Einmal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal leise und manchmal laut gelesen hat. Und er sagt quasi, genauso wie er es gemacht hat, haben wir es euch auch weitergegeben. Und das bedeutet nicht, dass er manche Lesung verborgen hat, im Sinne von, dass wir nicht wissen, dass er gelesen hat, sondern dass er leise gelesen hat. Denn man erkennt ja die Lesung eines Lesenden auch an seinen Lippen, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Und der Prophet a.s.w. wurde auch gefragt in manchen Situationen, was hast du denn gesagt? Weil er eben etwas gesagt hat, leise, was die anderen nicht gehört haben. Abu Qatada radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, aber noch einmal eine andere Sache, und zwar weist auch darauf hin, dass das Gebet ohne Lesen des Koran al-Karim kein wirklich gültiges Gebet ist. Natürlich für denjenigen, der dazu imstande ist. Und unter Lesen verstehen wir nicht nur das Bewegen der Lippen, sondern unter Lesen verstehen wir auch, dass man etwas ausspricht. Egal, ob man es leise ausspricht, sodass man es nur hören kann, wenn man genau daneben steht, oder ob man es laut ausspricht und auch hören kann, wenn man etwas weiter entfernt ist. Aber es reicht nicht, dass man nur einfach zum Beispiel das Koranlesen in Gedanken abspielt, die Fatiha in Gedanken einmal liest. Und das ist sehr wichtig zu wissen, denn manche Leute lesen im Sinne von, sie bewegen ihre Lippen und spielen diese Verse einmal so in Gedanken ab. Ja, aber das ist kein Lesen, das wodurch man seine Aufgabe im Salah erfüllt. Abu Qatada radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte uns vorzubeten und dabei im Dhuhr und Asr Gebet in den ersten beiden Rak'a die Eröffnende des Buches und zwei Suren zu lesen. Er ließ uns die Ayat manchmal hören. Und er pflegte die erste Rak'a des Dhuhr-Gebetes länger zu beten als die zweite. Dasselbe gilt für das Subh-Gebet. In diesem kurzen Hadith stecken einige wichtige oder einige Angelegenheiten in Bezug auf die Lesung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal hat Abu Qatada radiallahu ta'ala anhu uns gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte und so weiter. Und im Arabischen heißt es Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Und dieser Ausdruck im Arabischen und auch im Deutschen so übersetzt, weist darauf hin, dass er ihn mehrmals dabei beobachtet hat und das immer so gemacht hat oder meistens so gemacht hat, oft so gemacht hat. Es ist also keine Handlung, die er einmal gemacht hat, sondern offensichtlich regelmäßig. Und deswegen sagen wir, es ist eine Sunna, ist dementsprechend zu handeln. Im Gegensatz zu Aussagen, die er manchmal gemacht hat. Es ist auch überliefert worden, dass er sallallahu alaihi wa sallam mal längere Suren gelesen hat oder mal kürzere Suren gelesen hat. Aber uns geht es in erster Linie um die seine Gewohnheit. Und er sagte, im Dhuhr- und Asr-Gebet, und diese beiden Gebete bestehen bekannterweise aus jeweils vier Rak'a, las er die Fatiha, das ist die Eröffnung des Buches, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und zwei Suren. Das heißt also, gemeint ist, die Eröffnende und zwei Suren in jeweils eine Rak'a, eine Sura. Ja? Weil er redet von zwei Rak'a, er las in den zwei Rak'a die Fatiha und zwei Suren. Und das weist auch darauf hin, dass er in der zweiten Rak'a eine andere Sura gelesen hat als in der ersten. Das ist auch eine Sunna, die hier indirekt ausgedrückt wird. Und die Tatsache, dass er hier von den ersten beiden Rak'a spricht, weist darauf hin, dass es in den letzten beiden anders war. Okay? Und was war anders? War die Fatiha anders oder die Sura danach? Die Fatiha, keiner sagt, dass man in den letzten beiden die Fatiha nicht liest. Ja? Das heißt, die Fatiha ist gleich geblieben, weil das ist nicht der Diskussion unter den Ulama, sondern es geht um die Sura, die man nach der Fatiha liest. Und dieser Hadith von Abu Qatada radiallahu anhu weist eben darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewöhnlicherweise nach der dritten und vierten Fatiha, ja, nach dem dritten und vierten Mal lesen der Fatiha, im dritten und vierten Rak'a, keine Sura danach in der Regel gelesen hat. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Dann sagt er, er ließ uns die Ayat manchmal hören. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass das laute Lesen in leisen Gebeten das Gebet nicht ungültig macht. Im Gegenteil, wenn du das sogar mit dem Zweck machst, dass andere von dir lernen, wie zum Beispiel, du hast jemanden neben dir, der entweder aufgrund seines Alters ein Kind will Gebetstexte lernen im Salah, oder ein neuer zum Islam übergetretener möchte Sachen lernen und er kann die Texte nicht so gut und du sagst im Salah vor, sodass er so die Möglichkeit hat, das nachzusprechen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und der Prophet ﷺ lehrte die Menschen sowohl durch seine Aussagen als auch durch seine Handlungen, wie in diesem Fall. Und deswegen, wenn man im Dhuhr- oder Asr-Gebet, diese beiden Gebete, die er leise gebet wird, manchmal etwas laut liest, nicht im Sinne von laut liest, wie das Maghrib-Gebet die ganze Zeit laut liest, tamam? Oder das Isha-Gebet oder das Subh-Gebet, sondern im Sinne von, dass man ein paar Ayat manchmal ein bisschen lauter liest, dass die Anwesenden hören, was man liest, weil man ihnen das beibringen möchte, dann ist das in Ordnung. Und dann sagt er noch eine weitere Sunna, er pflegte die erste Rak'a des Dhuhr-Gebets länger zu beten als die zweite. Dasselbe gilt für das Subh-Gebet. Und das heißt also, die Sura nach der Fatiha war offensichtlich in der ersten Raka länger als in der zweiten. Und darauf achtet man, denn Subhanallah, sowieso will man lesen. Und wenn man schon liest und man gleichzeitig einfach nur die Aufteilung so macht, dass die erste Raka länger ist als die zweite, hat man die Sunna umgesetzt. Die Sunna an sich schon umgesetzt. Und sie hat natürlich auch einen praktischen Nutzen, weil nach der ersten Raka oder in der ersten Raka kommen noch viele Leute zum Gemeinschaftsgebet eher als den Rakat danach. Ja? Und kommen noch viele andere und deswegen erreichen sie dann noch das Salah. Und dasselbe sagte gilt für das Subh-Gebet. Ja. Er sagte in diesem Hadith nichts über das Maghrib und das Isha-Gebet. Er sagte, sie wird nichts über das Maghrib und das Isha-Gebet. 799. In dieser Version heißt es zusätzlich, in den letzten beiden Rak'a las er die Eröffnende des Buches. Bei Hammam heißt es, in der ersten Rak'a las er länger als in der zweiten. Dasselbe gilt für das Asr-Gebet und auch für das Morgengebet. Inhaltlich ist hier neu, dass es hier ausdrücklich heißt, in den letzten beiden Rak'a las er die Eröffnende des Buches. Und guck mal, er hat nicht gesagt, las er die Eröffnende des Buches und danach nichts dazu. Vielleicht aus Vorsicht etwas Falsches zu sagen, denn vielleicht kriegt man nicht immer alles mit. Aber deswegen gehen wir davon aus, dass das meistens bei ihm der Fall war, alayhi salatu wassalam. Die Frage ist, darf man in der dritten und vierten Raka nach der Fatiha auch lesen oder nicht lesen? Andere Überlieferungen weisen darauf hin, dass man das darf. Und dass er es auch manchmal gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Aber das war wohl offensichtlich nicht die Norm. 800. Abu Qatada radiallahu anhu sagte, wir dachten, er wollte dadurch erreichen, dass die Leute die erste Raka noch erreichen. Das heißt, wir dachten, so kam es uns vor, dass er, sallallahu alaihi wasallam, in der ersten Raka nach der Fatiha länger las vom Koran al-Karim, damit die Leute die erste Raka noch erreichen. Wallahu a'lam. 801, Abu Amr sagte, wir fragten Khabbab radiallahu anhu, pflegte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Dhuhr und Asr Salah zu lesen? Er antwortet, ja. Wir fragten, woher wusstet ihr das? Er sagte, durch die Bewegung seines Bartes. In dieser Überlieferung von Khabbab Ibn al-Arat, wallahu a'lam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fragt jemand, woher wusstet ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den leisen Gebeten überhaupt etwas liest? Und in der vorangegangenen Überlieferung von Abu Qatada, radiallahu anhu, erwähnte er sogar explizit die Suren, die er gelesen hat. Und hier haben wir gesehen, dass der Prophet alaihi salatu wasalam in zweierlei darauf aufmerksam gemacht hat. Einmal durch seine Handlung, in diesem Fall die Bewegung seines Bartes, alayhi salatu wassalam, und in der anderen Überlieferung dadurch, dass er seine Stimme manchmal erhoben hat. Und das weist darauf hin, dass er, sallallahu alayhi wasalam, den Leuten das auch mitteilen wollte. Ich lese im Salah, lest ihr ebenfalls im Salah, wenn ihr hinter mir seid oder als Imam vorbetet. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass es zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass man als Mann einen Bart hat. Abdullah ibn Abi Aufa radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so lange in der ersten Raka'a des Dhuhr-Gebetes stand, bis man keine Fußtritte mehr hören konnte. Diese Überlieferung, der Sanad davon ist da'if, weil dort offensichtlich eine unbekannte Person in der Überlieferungskette ist. Sie hat Abu Dawud, rahimahullah, als letzte Überlieferung dieses Kapitels 125 erwähnt. Offensichtlich aufgrund seiner Schwäche, aber inhaltlich stimmt es überein und widerspricht nicht dem, was wir zuvor gesehen haben. Denn wenn Abu Qatada sagt, wir dachten, er wollte dadurch erreichen, dass die Leute die erste Raka noch erreichen, dann passt das, weil wie willst du das sonst merken, außer dass er dann Allahu Akbar sagt, wenn er nicht mehr gehört hat, dass Leute zum Gebet laufen. Aber man sei darauf hingewiesen, dass man auf jeden Fall die Betenden nicht stören darf. Und dass es hier um Fußtritte normalen Ausmaßes geht. Und dass man hier auf keinen Fall besonders auf sich aufmerksam machen darf, indem man trampelt oder vielleicht sogar den Imam anspricht und ihm sagt, bitte warte, bis ich im Gebet bin oder ähnliches. Für all dies muss man ein bisschen aufpassen. 126. Die letzten beiden Raka'a kürzer beten als die vorigen. Jabir ibn Samurah radiallahu anhu berichtet, dass Umar zu Sa'ad sagte, die Leute beschweren sich deinetwegen über alles, sogar über das Gebet. Dann sagte er, was mich angeht, so bete ich die ersten beiden Raka'a länger und die letzten beiden kürzer. Ich scheue keine Mühe, mich an das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu halten. Da sagte er, genau das denken wir auch von dir. Dieser Hadith ist ein Ausschnitt aus einer längeren Überlieferung, denn Sa'd war radiallahu anhu einer der Statthalter zur Zeit des Kalifats von Umar radiallahu ta'ala anhu, und die Leute haben sich über ihn viel beschwert. Also die Leute seiner Stadt haben sich über ihn beschwert. Stellt euch mal vor, sie haben ihm sogar diese Sache, wie in diesem Hadith vorstellt, die haben ihm Ungerechtigkeit vorgeworfen und dass er an manchen Tagen sich gar nicht kümmert um seine Leute, obwohl er ist der Regierende des Bezirks, wie der Bürgermeister, kannst du sagen. Und andere Sache, sie haben sich sogar beschwert über sein Gebet. Sie sagt, der kann nicht mal richtig beten. Er kann nicht mal richtig beten. Und das ist natürlich ein starkes Stück. Also Leute, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht begegnet sind, werfen einem Sahabi vor, dass er nicht beten kann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet hat sozusagen. Nichtsdestotrotz hat Umar radiallahu anhu ihn zu sich gerufen und hat ihn über diese Sachen gefragt, was das ist, und hat ihn gefragt, ja, wie betest du denn, wenn du vorbetest, was ist denn die Sache? Und er sagte, ich bete die ersten beiden Raka'a länger und die letzten beiden kürzer. Also offensichtlich war das die Sache, weswegen sie ihn getadelt haben. Und ich scheue keine Mühe, mich an das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu halten. Und Umar radiallahu anhu gab ihm recht. Und aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass der Mensch versuchen soll, Allahs Zufriedenheit anzustreben, egal was die Leute von einem denken. Denn das hat Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu nicht geschadet, dass die Menschen mit ihm nicht zufrieden waren. Was interessiert ihn das? Bis heute bewahrt er durch seine Handlung und diesen Hadith uns eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Leute, die wirst du niemals zufriedenstellen. Und deswegen seien auch die Imame davor gewarnt, dass sie das Gebet kurz machen und dass sie schnell beten, nur damit die Leute zufrieden sind. Situationsbedingt macht man manchmal ein Gebet länger, manchmal ein Gebet kürzer, aber in der Regel halte dich doch an das, was wir jetzt in den nächsten Kapiteln sehen werden. Das heißt, wie viel er tatsächlich dann an Ayat, an Seiten gelesen hat in einer bestimmten Raka'a. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, wir schätzten, wie lange der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Wuhr und Asr Gebet stand. Wir schätzten, dass er in den ersten beiden Rak'a des Dhuhr-Gebets circa 30 Ayat lang stand. Ungefähr so lang, wie man Alif, Lam, Mim, die Sajda-Sura liest. Ungefähr so lang, wie die Alif, Lam, Mim, die Sajda-Sura. In den letzten beiden Rak'a schätzten wir sein Stehen halb so lang. Dann schätzten wir, dass er in den ersten beiden Rak'a des Asr-Gebetes so lang stand, wie in den letzten beiden des Dhuhr-Gebets. Und in den letzten beiden des Asr-Gebets stand er noch einmal halb so lang. Aus diesem Hadith entnehmen wir tatsächlich, wie viel er im Dhuhr- und Asr-Gebet in all diesen 8 Rak'at gelesen hat. Schauen wir uns noch einmal an. Er sagte, wir schätzten. Wir schätzten, deswegen diese Angaben sind ungefähre Angaben, relative Angaben von Versen, die nicht übertrieben lang sind, nicht übertrieben kurz sind. Er hat dir eine Angabe gemacht von Surat As-Sajda, die wir gleich sehen werden, inshallah. Und auch die Geschwindigkeit spielt eine Rolle. Der Prophet ﷺ hat nicht übertrieben schnell gelesen und auch nicht übertrieben langsam gelesen. Wir schätzen, dass er in den ersten beiden Rak'a des Dhuhr-Gebetes ca. 30 Ayat lang stand. Tayyib, Surat As-Sajda. Wenn wir Surat As-Sajda aufschlagen, finden wir, dass sie ungefähr, also was heißt ungefähr, ziemlich genau 3 Seiten lang ist. Okay, ungefähr 3 Seiten lang ist. Und wenn er sagt, wir haben in Surat, wir haben wie heißt es, 30 Ayat in den ersten beiden Rak'a gelesen, dann gehen wir davon aus, dass er damit beide Rak'a zusammen meinte. Also 30 Ayat in beiden zusammen. Okay? Also, wenn wir uns die Surah mal anschauen, in die 3 Seiten geht, nach 1,5 Seiten ungefähr gibt es eine Sajda. Also kann man entweder bis zur Hälfte lesen, aber noch besser, wenn wir den anderen Hadith auch berücksichtigen, dass in der ersten Rak'a länger gelesen hat als in der zweiten, liest man zum Beispiel, das ist nur ein Vorschlag, liest man zum Beispiel ungefähr 2 Seiten in der ersten Rak'a und eine Seite in der zweiten Rak'a. Das wäre ein Beispiel, wobei man ein bisschen aufpassen muss, auch was den Inhalt angeht. Ja? Weil nach 20 Ayat sind die 2 Seiten zu Ende, aber der Inhalt, vom Inhalt her wäre es eventuell besser, wenn man ein paar Ayat vorher oder ein paar Ayat später stoppt. Wie zum Beispiel genau bei der Sajda hat man ungefähr die Hälfte. Oder man liest noch ein bisschen länger, liest zum Beispiel 21 Ayat statt nur 20 Ayat und dann lässt man die letzten 9 Ayat ungefähr bis 30 für die zweite Rak'a. Das wäre so bei der Surat As-Sajda der Fall. Tamam? Dann sagt er, also das ist nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig, das sind 3 Seiten aufgeteilt auf 2 Rak'a. Also wenn du jeder Seite 2 Minuten gibst, dann liest er, also nach der Fatiha, ungefähr 4 Minuten. Okay? Weil wenn du das liest, Alif, Lam, Mim, Tanzilul Kitab, La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin und so versweise runtergehst, ja, dann brauchst du schon auf jeden Fall deine 2 Minuten für die Seite. Das heißt also 4 Minuten nach der Fatiha, dann in der zweiten Rak'a dann nochmal 2 Minuten nach der Fatiha. Ja. 6 plus die Fatiha hast du zweimal, ungefähr 7 Minuten hast du für deine 2 Rak'a und dann noch die anderen 2. Also muss es gut 10 Minuten gegangen sein, das Gebet. Ja. Dass man so eine ungefähre Vorstellung davon hat. Tayyib. Dann heißt es in den letzten, sagt 30 Ayat lang ungefähr, so viel wie Alif, Lam, Mim, die Sajda Surah. Das ist einfach nur ein Ausdruck für die Surah, weil wir nennen die Surah heutzutage meistens Surah al-Sajda, die Sajda Surah. Okay? Aber in Wirklichkeit gibt es viele Stellen im Koran, wo ein Sajda vorkommt. Okay? Deswegen, aber es hat sich so eingebürgert. Damals haben sie gesagt, Alif, Lam, Mim, Sajda Surah. Wenn es keine andere Sura gab, wo Alif, Lam, Mim vorkommt und die Sajda und eine Sajda, dann passt es, ne? Weil du musst es irgendwie genauer definieren. Suratu al-Baqarah, die Sura mit der Kuh. Wenn es keine andere gibt, wo das vorkommt, dann passt. طيب. Das war Surat al-Sajda. In den letzten beiden Rak'a schätzten wir sein Stehen halb so lang ein. Halb so lang ein, das ist ja die Sache. Also wenn er in der ersten Rak'a 4 Minuten gelesen hat. Das ist nur ein Beispiel, also nicht, ob man sich jetzt aufhängt an die Minutenzahl. Ich würde mich eher an die Seitenzahl aufhängen, wenn überhaupt. Oder an die Verszahl. Ja. Warum Seitenzahl? Weil dann hast du das Problem nicht, dass manche Verse länger sind und manche Verse kürzer sind. Also du zählst 30, davon ist aber eine die längste Ayah im Koran, da hast du schon ein bisschen mehr gemacht. Ne? Es gibt ja Suren, wo die Ayat länger sind als die letzte Mufassal. Deswegen heißt er der Mufassal, Mufassal-Teil, weil der sehr oft eine Ayah abgeändert, beendet, weil die Ayat kurz sind, abgehackt sind sozusagen. Ne? Wenn wir sagen, 2 Seiten in der ersten Rak'a, in der zweiten Rak'a 1 Seite und jetzt in der dritten, vierten Rak'a halb so lang, könnte man verstehen, dass die dritte halb so lang ist wie die erste und die vierte halb so lang ist wie die zweite. Richtig? Das wäre dann in der dritten Rak'a, heißt es, dann nochmal 1 Seite und in der vierten Rak'a 1/2 Seite. Und das ist der Hinweis darauf, dieser Hadith von Abu Sa'id al-Khudri ist der Hinweis darauf, dass der Prophet a.s. manchmal im Dhuhr- und Asr-Gebet nach der Fatiha auch noch gelesen hat. Okay? Das ist der Hinweis da. Weil er sagt, er stand halb so lang. Was soll er denn machen nach der Fatiha? Richtig? Die Fatiha an sich, das wäre zu wenig. Das würde nicht passen bei der Aufteilung hier. Na. Und das Gleiche kann man jetzt runterspielen auf das Asr-Gebet. Das Asr-Gebet in den ersten 2 so lang wie die letzten beiden Dhuhr-Gebete. Also wenn wir jetzt beim Dhuhr-Gebet gesagt haben, 1 Seite und 1/2 Seite, ungefähr, tamam, dann hast du im Asr-Gebet ersten Rak'a und zweiten 1 Seite und 1/2 Seite. Und dann bei der dritten und vierten Rak'a hast du 1/2 Seite und 1/4 Seite. Aber es ist immerhin was, ja? 1/4 Seite sind immerhin, wenn du 15 Zeilen hast, hast du ungefähr 4 Zeilen gelesen. Sowas wie, yani, vielleicht Surat al-Duha, vielleicht Surat al-Sharh, yani, sowas in der Richtung. Ja. Aber eben nicht nur die Fatiha und dann fertig. Das wäre der erste Hadith von Abu Qatada gewesen. Ja. Und hier sehen wir, dass beide reden ja von Gewohnheit. Der eine sagt, wir schätzen, wie lange er im Gebet stand. Okay? Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern regelmäßig. Na, und deswegen ist es beides in Ordnung, beim Dhuhr, beim Asr-Gebet, dass man in der dritten und vierten Rak'a jeweils nur die Fatiha liest, oder ob, dass man auch danach noch etwas sagt. Wallahu a'lam. طيب, 127. Wie viel man im Dhuhr und Asr-Gebet liest. Das heißt, wie viel man, also jetzt konkret, vielleicht hier geht es tatsächlich um die manche Suren, die überliefert sind, die er dort gelesen hat. Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Wuhr und Asr-Gebet die Suren was-Sama'i wa-Tariq und was-Sama'i dhatil Buruj und andere ähnlich lange Suren gelesen hat. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Im Dhuhr und Asr-Gebet, das erste, was er gesagt hat, ist hier Surat was-Sama'i wa-Tariq. Was-Sama'i wa-Tariq geht eine halbe Seite lang. Richtig? Und dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass er auch oft, alayhi salatu wassalam, aus dem kurzen Mufassal-Teil oder mittleren Mufassal-Teil gelesen hat. Also hier der kurze, der mittlere Mufassal-Teil. Warum? Weil der lange Mufassal-Teil geht ja von Surat Qaf bis ungefähr Surat al-Nazi'at. Der mittlere geht ab Nazi'at, nach Nazi'at, ja, Abasa, bis Ad-Duha. Und ab Ad-Duha oder ab Surat al-Sharh bis zum Ende ist der kurze Mufassal-Teil. Also befindet sich was-Sama'i wa-Tariq und was-Sama'i dhatil Buruj im mittleren Mufassal-Teil. Also das auch Suren in dieser Länge, die er alayhi salatu wassalam gelesen hat. Und offensichtlich, pro Rak'a, ja, dann passt es eher zu dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, passt eher dort rein. Oder sagen wir, aufgeteilt auf zwei Rak'a, wenn du ein, zum Beispiel nehmen wir was-Sama'i dhat al-Buruj ist eine Seite lang. Wenn man die aufteilt auf zwei, dann hast du eine Sura, die ungefähr so lang ist wie Surat al-A'la. Und das ist ja auch wieder der mittlere Mufassal-Teil. Und das ist eben das, was überliefert worden ist, dass er in den Dhuhr und Asr-Gebet und auch, wie wir noch sehen werden, im Isha-Gebet vom mittleren Mufassal-Teil gelesen hat. Das heißt, Suren dieser Länge pro Rak'a. Und das passt eben hier mit dieser Überlieferung. Ja? Das heißt, also, wenn der erste Rak'a zum Beispiel liest was-Sama'i dhat al-Buruj und in der zweiten Rak'a dann liest was-Sama'i wa-Tariq, die zwei Suren kommen hintereinander, 85 und 86, ja, dann hast du die Sunna umgesetzt. Und das, wie gesagt, gilt für Dhuhr, Asr und für Isha. Andere sehen wir noch, inshallah, tabaraka ta'ala. Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, sagte, wenn die Sonne sich vom Zenit fortbewegt hatte, betete er das Dhuhr-Gebet und las Suren in der Größenordnung von Wal-Layli idha yaghsha, bei der Nacht, wenn sie alles bedeckt. Surah 92. Wollen wir weiterlesen? Mittlere Mufassal. Wie ich gesagt, mittlere Mufassal. Die letzte Sura quasi des mittleren Mufassal. Weil wenn du schaust, Wal-Layli idha yaghsha ist viel länger als Wal-Duha. Das ist ein Sprung. Okay? Wal-Duha, Al-Sharh. Ja? Die Suren jetzt, die werden relativ kurz. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber es ist relativ kurz. Der kurze Mufassal-Teil, wie ich gesagt habe. Ja? Beginnt ungefähr ab Al-Duha, können wir sagen. Duha bis zum Ende. Und ebenso im Asr-Gebet, sagt er, ebenso im Asr-Gebet und auch in den anderen Gebeten bis auf das Subh-Gebet. Er pflegte es in die Länge zu ziehen. Also Aufwand war beim Subh-Gebet, dass er lange gelesen hat Wie viel werden wir noch inshallah ta'ala sehen. Ibn Umar berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich einmal im Dhuhr-Gebet niedergeworfen hatte und dann wieder aufstand. Er sagte, da wussten wir, dass er die Offenbarung, die Sura mit der Niederwerfung las. Das heißt also, diese Überlieferung besagt, dass er im Dhuhr-Gebet Alif Lam Mim Tanzil al-Kitab ila Rayba fihi min Rabbil Alamin Surat al-Sajda gelesen hat und mitten im Salah Sujud gemacht hat und wieder aufstand. Warum? Weil eine Sajda vorkam beim Koran lesen. Und dann sagten sie, da wussten wir, dass er eine Sura gelesen hat, wo eine Sajda vorkam. Diese Überlieferung ist daif, aber sie ist trotzdem interessant, weil die Frage ist, wie man damit umgeht. Okay? Und tatsächlich sagen die Ulama, sollte der Imam, was man ihm nicht empfiehlt, zu machen, weil er muss die Sajda ja gar nicht machen, um die Leute nicht durcheinander zu bringen, aber sollte er tatsächlich im Salah ein leises Gebet verrichten, wie Dhuhr und Asr, und eine Ayah lesen, der eine Sajda vorkommt, und zum Sujud runtergehen, soll dann der Ma'mum mit dem Imam die Sajda vorrichten? Die Antwort lautet nein. Weil die Sajda hat etwas mit der Lesung des Imam zu tun. Vielmehr sagen sie, wenn der Ma'mum mit dem Imam runtergeht, ist sein Gebet ungültig. Weil er ins Gebet etwas hinzugefügt hat, was nicht dazu gehört. Richtig? طيب. Und 808, Abdullah ibn Ubaidillah sagte, ich trat zusammen mit ein paar Jugendlichen von den Banu Hashim bei Ibn Abbas radiallahu anhuma ein. Wir hatten zu einem Jugendlichen von uns gesagt, frag Ibn Abbas, ob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Dhuhr und Asr Gebet zu lesen pflegte. Er sagte, nein, nein. Dann wurde gesagt, vielleicht hat er ja leise gelesen. Da sagte er, möge dein Gesicht zerkratzt werden. Das ist ja noch schlimmer als das vorher. Er war ein Diener, dem befohlen wurde. Und so hat er das, womit er entsandt wurde, verkündigt. Er hat uns Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber den anderen Menschen nur mit drei Dingen ausgezeichnet. Er hat uns angeordnet, den Wudu ausführlich zu verrichten, keine Spenden anzunehmen und nicht einen Esel, ein Pferd besteigen zu lassen. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über die manche Sahaba ist überliefert worden eine zweite Ansicht darüber, ob man im leisen Gebet nach der Fatiha etwas lesen soll oder nicht. Und offensichtlich war Ibn Abbas radiallahu anhuma der Ansicht, dass man dies nicht tut, nach dem, außer den Pflichtteilen natürlich, die er mitgeteilt hat, alaihissalatu wassalam. Und seine Begründung war, weil er es uns nicht gesagt hat und weil er nicht laut gelesen hat. Und dann sagte man zu ihm mit vollkommenem Anstand, kann es nicht sein, dass er es leise gemacht hat? Die haben ihm nicht gesagt, ja, aber Abu Qatada hat gesagt, aber Abu Sa'id hat gesagt, aber jener hat gesagt und jener hat überliefert. Die haben ihm das gesagt und er, radiallahu ta'ala anhu, hat auf etwas anderes hingewiesen, was von großer Bedeutung ist. Und das ist für uns natürlich ein Ergebnis, hilft es uns trotzdem. Weil er hat darauf hingewiesen, dass der Prophet alaihi salatu wasalam ein Gesandter ist, ein Botschafter ist. Und es kann nicht sein, dass er einen Teil der Botschaft, wegen der er entsandt worden ist, für sich behalten hat. Stellt euch mal vor, ihr gebt jemandem einen Brief, der Brief hat 3 Seiten und ihr gebt jemanden, der soll es abgeben und er gibt nur 2 Seiten davon ab. Würdet ihr diesen Botschafter, diesen Postboten noch einmal beauftragen? Und deswegen diese Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten alayhi salatu wasalam 23 Jahre lang Offenbarung gegeben und vertraut. Und er hat ihn auch sogar gewarnt, hat ihm gesagt, Ya ayyuhar Rasul, O Gesandter, Belligh ma unzila ilayka min Rabbik. Überbringe das, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. Wenn du das nicht tust, dann hast du seine Botschaft, in anderen Lesart, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِ. Dann hast du seine Botschaften nicht verkündigt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten beruhigende Worte gesagt, dass er nicht Angst haben braucht beim Verkünden der Botschaft, denn nicht alles, was er den Menschen verkündet, passt den Leuten in ihren Kragen. Er sagte, Wallahu ya'asimuka minan nas. Und Allah beschützt dich vor den Menschen. Und deswegen, aus dieser Überlieferung entnehmen wir nicht, dass man nicht liest in der 3., 4. oder 1., 2. Raka'a der leisen Gebete, auch wenn das die offensichtliche Bedeutung ist. Warum? Weil bei allem Respekt ist das offensichtlich, was er hier verstanden hat, oder besser gesagt, was wir verstehen aus dieser Überlieferung. Aber ansonsten, wenn ausdrücklich überliefert ist, dass er es gemacht hat von Sahaba, die, wie man sagt, größere Sahaba waren als er, bekanntere, größere meint man ältere, länger mit dem Propheten zusammen waren, mehr Hadithe kannten und so weiter, dann haben ihre Aussagen Vorrang dem gegenüber. Aber falls ein Gelehrter mal in der Vergangenheit so eine Ansicht vertreten hat, dann weiß man, okay, das hat er nicht einfach von sich aus erfunden, sondern er hat hier einen Vorreiter, einen Gelehrten unter den Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma als Familienmitglied des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er heißt Abdullah, der Sohn von Abbas, Abdullah ibn Abbas. Und Abbas ist einer der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, väterlicherseits. Und er weist darauf hin, warum? Weil es Menschen gab und immer noch gibt, die in Bezug auf die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam maßlos übertreiben. Und manche untertreiben. Manche untertreiben im Sinne von, die sagen, es ist doch völlig egal, ob man heutzutage abstammt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder eben nicht. Wir sind alle gleich. Dem sagen wir, nein, wir sind nicht alle gleich. Warum sind wir nicht alle gleich? Weil die Scharia hat Unterschiede gemacht, besonders in Bezug auf die Zakat, die wir jetzt gleich sehen dürfen, Zakat und Spenden. Diese Familie hat einen besonderen Stellenwert und dahinter steckt natürlich auch die Weisheit oder viele Weisheiten, unter anderem, dass man nicht behaupten kann, dass der Prophet alaihi salatu wasalam für sich durch das Prophetentum irgendeinen Vorteil rausgeschlagen hätte. Weder für sich noch für seine Familie. Er hat seinen engsten Familien gesagt, ihr dürft keine Sadaqa nehmen. Und er hat, alaihi salatu wasalam, keinen Verwandten von sich eingesetzt nach sich. Alaihi salatu wasalam. Das heißt, es war, und das ist natürlich eine Lehre für jeden Führer nach dem Propheten sallallahu alaihi wasalam, dass er aufpassen soll. Und das haben auch die Sahaba danach genauso gemacht, Abu Bakr und Umar, und möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dass sie aufgepasst haben, dass sie nicht den engsten Verwandten von ihnen mehr Vorzüge gegeben haben, sondern im Gegenteil. Umar heißt in einer Überlieferung, dass er seine Verwandten gesammelt hat und ihnen klar gemacht hat, dass wenn sie einen Fehler machen, bekommen sie die Strafe von ihm doppelt. Weil sie eben aus der Familie des Kalifen sind und sie eher Vorbilder sein müssen als alle anderen. Aber die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt er, wurde durch drei Dinge ausgezeichnet. Gucken wir uns das an. Und gucken wir uns an, was heißt ausgezeichnet. Er sagte, Amarana an nusbiral budu'a wa alla na'kula sadaqa wa alla nunziyal himara ala al-faras. Drei Sachen hat er uns angeordnet, sallallahu alaihi wasallam. Erstens, den Wudu ausführlich zu verrichten. Also offensichtlich mussten sie, die Ausführlichkeit, im Wudu, Nusbir al-Wudu, kann sich beziehen darauf, dass sie jedes Körperteil dreimal waschen mussten. Oder dass sie erst recht aufpassen mussten, dass sie ein Körperteil ordentlich waschen. Aber dann wäre das das Gleiche wie bei allen anderen auch. Ja. Deswegen Isbarul Wudu. Und die andere Bedeutung könnte sein, nicht das Zweifache oder Dreifache, sondern dass man selbst dann sich ordentlich und dreifach wäscht, wenn es unangenehm ist. Isbarul Wudu ala al-Makarih. Al-Makarih sind eben die Situationen, in der es anstrengend ist. Das heißt, wenn es an einer Nacht besonders kalt ist, dass man trotzdem ausführlich den Wudu vollzieht. Wenn man es eilig hat, dass man trotzdem ausführlich den Wudu vollzieht. Wenn das Wasser an sich zu kalt oder zu warm ist, dass man trotzdem ausführlich den Wudu vollzieht und so weiter und so fort. Das war die erste Angelegenheit. Zweitens, keine Spenden anzunehmen. Über die Zakat sind die Ulama sich einig, dass sie keine Zakat annehmen dürfen. Manche Ulama haben gesagt, sie dürfen nicht einmal normale Sadaqa annehmen, das heißt die freiwilligen Spenden. Und das ist eine Erschwernis. Aber die Weisheit davon habe ich vorhin schon davon gewesen. Und dass man nicht einen Esel ein Pferd besteigen zu lassen. Das ist eine Besonderheit für sie, auch eine Erschwernis für sie. Und wenn in so einer Anordnung nicht mehr steckt, als nur, dass sie auf die Probe gestellt werden, ja, reicht das schon als Anordnung oder als Weisheit aus, dass sie etwas nicht machen dürfen, was andere machen. Wallahu a'lam, vielleicht gibt es auch noch andere Weisheiten dahinter. Durch Esel und Pferd stehen die sogenannten Maultiere. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, ich weiß nicht, ob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Dhuhr und Asr-Gebet zu lesen pflegte oder nicht. Seht ihr? Es wird die Aussage relativiert. Nachdem er vorher gesagt hat, es kann nicht sein, dass er etwas gemacht hat, ohne es uns Bescheid zu sagen, quasi. Ja. Er sagte, es kann sein, dass er gelesen hat und ich weiß es nicht. Deswegen hier sehen wir, du darfst eine Aussage von einem Menschen auch nicht getrennt betrachten von anderen Aussagen, die er getätigt hat. 128. Wie viel man im Maghrib-Gebet liest. Al-Fadl, die Tochter von Al-Harith, hörte ihn, Ibn Abbas, wie er Wal-Mursalati Urfa, bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, las. Das ist Surah 77. Dann sagte sie, Al-Fadl, radiallahu anha, mein Sohn, du hast mich durch deine Lesung dieser Sura an Folgendes erinnert. Sie ist die letzte, die ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam lesen hörte. Er las sie im Maghrib-Gebet. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, was er unter anderem im Maghrib-Gebet zu lesen pflegte. Und Surat al-Mursalat ist knapp eineinhalb Seiten lang. Und wenn man das aufteilt, und das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadith, dann las er ungefähr eine halbe Seite pro Raka'a. Also sind wir auch wieder im mittleren Mufassal. Und das ist auch das, worauf die andere Überlieferung hingewiesen hat. Und zwar der Hadith 806 von Jabir ibn Samara, wo er sagte, und ebenso im Asr-Gebet und in allen anderen Gebeten, bis auf das Subh-Gebet. Also hat er also Isha reingenommen und Maghrib reingenommen. Aber das ist eine Version über das Maghrib-Gebet, dass man dort so ungefähr liest, wie viel im mittleren Mufassal. طيب, Mut'im sagte, nee, Jubair. Das muss heißen Jubair ibn Mut'im. Das ist der Sahabi, radiallahu anhu. Jubair ibn Mut'im sagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam im Maghrib-Gebet Wattur bei dem Berg lesen hören. At-Tur ist Surah Nummer 52. Und Surah At-Tur, wenn wir uns das anschauen, ist über zwei Seiten. Man kann sagen, knapp zweieinhalb Seiten lang. Also hat er in einer Raka'a so eine ganze Seite gelesen. Manchmal, alayhi salatu wassalam. Und auch diese Sachen weisen darauf hin, dass die Maghrib-Zeit nicht so kurz ist, wie manche Ulama meinten. Und die Maghrib-Zeit erstreckt sich bis zur Isha-Zeit. 812. Marwan ibn al-Hakam sagte, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu sagte zu mir, warum liest du im Maghrib-Gebet immer die kurzen Suren von Al-Mufassal? Wo ich doch selbst bemerkt habe, dass er im Maghrib die längere der beiden langen gelesen hat. Ich sagte, welche ist die längere von beiden? Er sagte, die eine ist Suratul A'raf und die andere Suratul An'am. Ibn Jureyj sagte, ich fragte Ibn Abi Mulaika darüber und er sagte von sich aus Al-Ma'idah und Al-A'raf. In dieser Überlieferung las Zayd ibn Thabit selbst im Maghrib-Gebet aus dem kurzen Mufassal-Teil. Also haben wir gesagt, von Surat Ad-Duha bis zum Ende. Tamam? Ungefähr, ja. Es heißt hier in der Anmerkung, also von Surah Al-Hujurat 59, also Surah Al-Qaf 50, bis zum Ende des Koran, das ist der gesamte Mufassal-Teil, wenn man nicht falsch versteht. Ja, das ist der gesamte Mufassal-Teil. Aber es heißt ja, die kurzen Suren von diesem gesamten Mufassal-Teil. Also ist von ungefähr Al-Sharh oder Duha bis zum Ende. Und dann sagt, also erstmal, wir gehen jetzt mal kurz davon aus, Zayd ibn Thabit hat das nicht einfach so gemacht, sondern weil der Prophet das vorgemacht hat, alayhi salatu wassalam. Also ist es eine Sunna im Maghrib-Gebet vom kurzen Mufassal-Teil zu lesen. Das sehen wir jetzt sowieso im nächsten Kapitel nochmal. Aber es ist nur ein Hinweis darauf, dass Zayd ibn Thabit das nicht einfach so gemacht hat, sondern aber er wurde nur gefragt, warum machst du das? Ich habe gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam er schreibt nicht dem Propheten zu, alaihi salatu wassalam. Doch, er schreibt dem Propheten zu. Taban. Sagt im Arabischen, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. Also ich habe selbst bemerkt, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم im Maghrib-Gebet die längere der beiden langen gelesen hat. Ja, und das haben wir gesagt, die längere der beiden langen ist nach ist Surat al-A'raf auf jeden Fall. Weil in beiden Antworten, in der Antwort von, Ibn Abi Mulaika, kommt dann Araf auch vor. Das heißt, Tula Jain, das sind die beiden langen Suren. Welche meint man damit, welche beiden langen? Also entweder A'raf und Al-Anfal. Entschuldigung, Al-A'raf und Al-An'am. Al-An'am. Oder A'raf und Ma'ida. Also Surah 7 auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist da dabei noch? Die 6 oder die 5? Von Ma'ida ist 5 und Al-An'am ist 6. طيب. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, man darf im Maghrib-Gebet auch lange Suren lesen. Aber die Frage ist, ob er das regelmäßig gemacht hat. Deswegen, als er der Prophet hat Al-A'raf gelesen, Al-A'raf geht über 20 Seiten. Tamam? Er hat Ma'ida gelesen, auch sehr lang. Er hat Al-An'am gelesen. Das sind alles Suren, die gehen über ein Juz. Okay? Aber die Frage ist, hat er das immer regelmäßig gemacht? Und wir gehen davon aus, dass er das ab und zu gemacht hat, aufgrund anderer Überlieferungen. 129, wer der Ansicht ist, dass man sich im Maghrib-Gebet kurz fassen soll. 813. Urwa pflegte im Maghrib-Gebet in etwa so lange zu lesen, wie man Wal-Adiyati Dabha liest oder andere ähnlich langen Suchen. Al-Adiyati Dabha, bei den schnaubend rennenden, Surah Nummer 100. Abu Dawud sagte, dies weist darauf hin, dass das Vorige aufgehoben ist und das ist richtiger. Sache mit dem Aufgehoben ist nicht so gut nachzuvollziehen durch diese Überlieferung. Warum? Aus mehrerlei Hinsicht. Unter anderem, Aufhebung geht nur, wenn klar ist, dass das eine mit dem anderen nicht zu verbinden ist. Aber du betest jeden Tag Maghrib-Gebet. Also wenn du einmal diese so gelesen hast, einmal diese gelesen hast, ist nicht von Aufhebung die Rede. Und zweitens ist das ja ein Maqtu'a-Hadith. Ein Maqtu'a-Hadith kann niemals einen Marfu'a-Hadith aufheben. Tamam? Weil es geht ja um, was Urwa gemacht hat. Und Urwa, rahimahullah, war ein Tabi'i. Und hat sehr viel von Aisha, radiallahu ta'ala anha, gelernt und profitiert. Und das ist wohl der Hinweis deswegen, oder darauf, warum der Imam rahimahullah davon ausgeht, dass dieser Hadith auch bis zum Ende und bis zum Ende des Lebens des Propheten gemacht worden ist. Weil wenn jemand nach dem Tode des Propheten nach einer Sache handelt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat er nicht mitbekommen, dass es aufgehoben worden ist, oder er hat danach gehandelt, weil der Prophet es gemacht hat, bis zu seinem Lebensende. Versteht ihr? Und wenn er es gemacht hat bis zu seinem Lebensende, dann ist das, was dem widerspricht, aufgehoben. Aber die Frage ist eben, widerspricht es? Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib sagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam jede Sura von einem Fassad schon einmal beim Vorbeten im Pflichtgebet lesen hören, ob klein oder groß. Interessant, oder? Weil dieser Hadith zeigt dir, du darfst im Gebet immer alles lesen, was du möchtest. All diese Angaben sind nur ungefähre Angaben, dass du dir merkst, zusammengefasst, Maghrib, kurze Mufassal. Fajr, lange Mufassal. Und die anderen, mittlere Mufassal. Das ist, wie du dich orientieren sollst, besonders wenn du Imam bist. Aber ansonsten, wenn du alleine betest und du möchtest einmal in einer Rak'a den ganzen Koran lesen, darfst du. Du möchtest nur 1, 2, 3 Verse lesen, darfst du. Nach der Fatiha. All diese Sachen sind erlaubt. Weil er sagte hier, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam jede Sura von Al-Mufassal schon einmal beim Vorbeten im Pflichtgebet lesen hören. Ob klein oder groß, jede Sura. Mufassal groß, Surat Qaf. Surat Qaf geht knapp 3 Seiten. Knapp 3 Seiten. Und diese, wenn er diese gelesen hat im Maghrib-Gebet, ist es relativ lang. Tamam? Im Dhuhr-Gebet relativ. Im Asr-Gebet relativ. Na. Das hat er gesagt in Bezug auf alle 5 Gebete. Abu Uthman al-Nahdi berichtet, dass er das Maghrib-Gebet einmal hinter Ibn Mas'ud betete und dieser Qul huwallahu ahad las. Sag, er ist Allah ein Einziger. Sura Nummer 112. Diese Überlieferung ist daif, aber inhaltlich ist sie korrekt, weil Qul huwallahu ahad, Surat al-Ikhlas, gehört zum kurzen Mufassal. Der letzte Teil des Mufassal. Nehmen wir noch das nächste, letzte Kapitel, inshallah, 130. Wenn man in 2 Raka'a dieselbe Sura wiederholt. Die Frage stellt sich also nun, was ist, wenn man in 1 Raka'a die Fatiha liest, eine Sura, und dann in der nächsten Raka'a die Fatiha und dann dieselbe Sura liest? Ist das in Ordnung? Ist das überliefert worden oder nicht? Mu'adh ibn Abdullah al-Juhani sagte, dass ein Mann von Juhayna ihm mitteilte, dass er hörte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Morgengebet إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا in beiden Raka'a las. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben. Sura Nummer 99. Er sagte, ich weiß nicht, ob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vergessen hat oder ob er es absichtlich tat. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir mehrere rechtliche Bestimmungen, unter anderem, dass der Prophet alaihi salatu wasallam im Fajr-Gebet, im Subh-Gebet laut zu lesen pflegte. Zweitens, dass man tatsächlich in beiden Raka'a dieselbe Sura lesen darf. Und seine Aussage, ich weiß nicht, ob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das vergessen hat oder ob er es absichtlich gemacht hat, diese Aussage interessiert uns nicht. Warum interessiert sie uns nicht? Weil der Prophet alaihissalatu wassalam, was ist die Ausgangslage? Ist die Ausgangslage, dass wir sagen, er hat es absichtlich gemacht oder dass er es vergessen hat? Und zweifellos ist die Ausgangslage, dass er es absichtlich gemacht hat. Denn er will uns das beibringen. Und es hindert ja auch niemanden daran zu fragen, warum hast du das gemacht, alaihissalatu wassalam, auch wenn es in dieser Überlieferung nicht vorkommt. Aber der Prophet alaihissalatu wassalam, es ist die einzige Überlieferung, die ich kenne, wo er das auch gemacht hat. Er macht ja manchmal Dinge, damit man weiß, dass es erlaubt ist. Denn wenn er etwas praktisch vormacht, ist das einprägsamer, als wenn er es nur sagt. Ebenso entnehmen wir aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man auch im Fajr-Gebet nicht aus dem langen Mufassal-Teil lesen muss, denn Surat al-Zalzala gehört zum kurzen Mufassal-Teil. Vielleicht war er alayhi salatu wasalam auf einer Reise oder auch aus welchen Gründen auch immer, oder war er müde oder er hatte Leute hinter sich, die krank waren oder was auch immer, weil wir gesagt haben, es gehört auch zur Sunna, genauso wie man die Längeneinheit der Suren versucht einzuhalten, gehört es auch zur Sunna, dass man die Lage der Leute hinter sich berücksichtigt. Und auch entnehmen wir aus dieser Überlieferung, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum alle vertrauenswürdig sind, denn es heißt, dass ein Mann von Juhayna ihm mitteilte, dass er hörte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Morgengebet so und so gelesen hat. Weil die Tatsache, dass dieser Mensch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war und bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, machten zum Sahabi. Und das ist eine der Art und Weisen, wie man herausfindet, ob jemand ein Sahabi war, indem dieser Muslim gesagt hat, ich war zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder indem er über den Propheten berichtet, oder indem es bekannt ist über ihn, oder indem jemand über ihn berichtet, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war und so weiter und so fort. طيب, an dieser Stelle machen wir für heute inshallah ta'ala Stopp. Beim nächsten Mal bi'idhnillahi tabarak ta'ala machen wir weiter mit dem Kapitel 131 und mit dem Hadith 817. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.